Ganz bewusst hat die Regierung der Reformsozialisten einen Bogen geschlagen vom Freiheitskampf von 1848 über den Aufstand von 1956 zum Beginn einer demokratischen Zukunft Ungarns. Und dennoch, die Freude artikuliert sich nicht laut und überschwänglich. Einer, der schon 56 dabei war, erklärt: Wenn ich hier im Sozialismus, und das ist ganz gleich, ob das Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, DDR ist, bis ich etwas bekomme, bis ich etwas erreiche, ich muss dafür so hart arbeiten, so viel kämpfen, dass am Ende, als ich das schließlich bekomme, eigentlich habe ich keine Freude mehr darüber. Dabei, und das ist historisch einmalig, war für die Kehrtwendung in Ungarn kein Kampf notwendig. Hat die Kommunistische Partei doch freiwillig auf ihr Machtmonopol verzichtet und gegen heftigen Widerstand in den eigenen Reihen den Weg in den politischen Pluralismus geöffnet. Die Kehrtwendung ist inhaltlich radikal und zudem im Eiltempo erfolgt. Nach 32 Jahren der Kadar-Ära ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Mai 88, Karoy Gross folgt Kadar als KP-Chef. Kadars politische Tätigkeit würdigt die Sozialistische Arbeitspartei mit dem Amt des Ehrenpräsidenten. November 88. Gross gibt das Amt des Ministerpräsidenten an Miklós Németh ab, einen weithin unbekannten Wirtschaftsfachmann, der sich mit Reformern wie Imre Pozsgai verbündet und den Einfluss der Partei auf die Regierung verringert. Februar 89. Die USAP, die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei, ebnet den Weg für ein Mehrparteiensystem. 4 Wochen später erhält Ungarn als erstes Land Osteuropas ein Streikgesetz. Mai 89. Nur ein Jahr nach dem ehrenvollen Abschied von der Macht wird János Kádár in Unehren aller Parteiämter enthoben. Er wird beschuldigt, die Reformen gebremst zu haben. Ungarische Soldaten beginnen damit, den eisernen Vorhang abzubauen. Die Welt ist zunächst fassungslos. Doch schnell verbinden sich Anerkennung und Hilfsangebote. US-Präsident Bush bei seinem Besuch in Budapest. The Iron Curtain is begun to part and Hungary, your great country, is leading the way. Zum ersten Mal ist ein Stück vom eisernen Vorhang verschwunden und Ungarn führt diese Entwicklung an. But to succeed in reform, aber damit diese Reformen erfolgreich sein können, brauchen Sie Partner, die dabei helfen, dauerhafte Veränderungen in Ungarn zu unterstützen. Ich bin gekommen, heute Ungarn die Partnerschaft der Vereinigten Staaten anzubieten. To offer Hungary the partnership of the United States of America. Juni 89. KP-Chef Gross verliert mangels Reformwillens an Einfluss. Die Reformer gewinnen an Macht. Rejön Yersch drückt an die Spitze der Partei. Ein Mann, der schon Kadars erste große Wirtschaftsreform auf den Weg gebracht hatte. Njersch wie die Reform waren jedoch bald am Widerstand der Orthodoxen gescheitert. Imre Nagy, nach dem Volksaufstand hingerichtet und anonym in einem Massengrab verscharrt, wird in diesem Juni ein zweites Mal und feierlich beigesetzt. 250.000 Menschen geben ihm die Ehre, darunter führende Reformsozialisten wie Njersch, Pozsgai, Syrisch. Nach polnischem Vorbild beginnen Regierung und Opposition Gespräche am runden Tisch. Während die Verhandlungen noch bis in den Herbst dauern, unterstreicht Imre Pozsgai bereits im Sommer: Ne feledje, hogy bizonyos előzetes eredmények után kezdődött a munka a magyar politikai egyeztető tárgyalásokon. Was die Gespräche am runden Tisch anbelangt, muss ich gleich hervorheben, dass bereits vorläufige Resultate erzielt wurden. Wir arbeiten schon unter den Bedingungen eines Mehrparteiensystems. Mit anderen Worten, die Frage lautet nicht mehr Pluralismus, ja oder nein. Wir wollen alle Gesetzentwürfe am runden Tisch besprechen und sie nach einem Konsens vor das Parlament bringen. Wir haben schon eine Reihe von Vereinbarungen getroffen. Die wichtigsten davon sind das Wahlgesetz, das Parteiengesetz, die Registrierung der Parteien, ein neues Strafgesetzbuch und die Modifizierung des alten Strafgesetzbuches. Als János Kádár am 6. Juli stirbt, rehabilitiert der oberste Gerichtshof zufällig am gleichen Tag Kádárs prominentestes Opfer, Imre Nagy. Anhänger wie Gegner Kádárs waren zu den Beisetzungsfeierlichkeiten gekommen und sie waren sich, so ein Augenzeuge, einig. Mit diesem Sarg werden wir in die Erde ein Stück unseres eigenen privaten Lebens hineinlegen, 33 Jahre. Ein Stück von unserem Leben, mit guten und mit schlechten. September 89. Ungarn öffnet seine Westgrenze für DDR-Flüchtlinge. Oktober 89. Die USAP beschließt ihre Neugründung als sozialistische Partei auf der Grundlage eines demokratischen Sozialismus. Durch Verfassungsänderungen öffnet das Parlament den Weg in den demokratischen Rechtsstaat, der am 23. Oktober proklamiert wird. Und Miklós Németh, der jugendliche Ministerpräsident, erklärt in einem Zeitungsinterview zuversichtlich: Ungarns politische Wende ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Zuversicht hat Ungarn auch bitter nötig. Trotz des atemberaubenden Reformeifers bleiben viele Magyaren misstrauisch. Vier Nachwahlen, die bereits nach demokratischem Muster verlaufen und allesamt von Oppositionskandidaten gewonnen werden, verdeutlichen, nach 40 Jahren Bevormundung sind weite Bevölkerungskreise politisch apathisch. Dabei haben sie jetzt die Qual der Wahl. Eine nicht mehr überschaubare Zahl von Oppositionsparteien ist aus dem Boden geschossen. Als erste, vor 2 Jahren, und als bislang stärkste, das Demokratische Forum, das vor 7 Wochen den Historiker Josef Antal zu seinem ersten Vorsitzenden gewählt hat. Amikor a Magyar Demokrata Forumhoz csatlakoztam, Csóri Sándor barátom és Szabad György barátom hívott egymástól függetlenül. Noch im Sommer hatte das Forum sowie die anderen Oppositionsparteien die Benachteiligung durch die staatlichen Medien beklagt. Wenige Wochen später erhielt die USP einen empörten Brief von einem Altkommunisten. Neb Sabatschak, das Parteiorgan, habe sich in eine sozialistische Zeitung umgetauft und das Marx-Wort Proletarier aller Länder vereinigt euch aus dem Titel entfernt. Als er die Wörter am Schaukasten der Redaktion wieder anbringen wollte, habe man gar die Polizei gerufen. Partei- und Regierungszeitung informieren mittlerweile korrekt über alle Ereignisse im Land. Und die staatlichen elektronischen Medien? Petőfi Rádió Budapest. Pontos időjelzést adunk. 17 óra következik. Híreket mondunk. Magyar-Csehszlovák kormányfői találkozó lesz holnap Pozsonyban. Németh Miklós és Ladislav Adamec. Arpád Hetényi, Redakteur von Magyar Radio, über die gewandelten Arbeitsbedingungen. Heute berichten die ungarischen Massenmedien eigentlich über alle Ereignisse und über alle Bereiche des Lebens. Also ich könnte sagen, das ungarische Hörerpublikum, aber das trifft natürlich dem Fernsehen zu und auch den Zeitungen, sind jetzt allseitig und sehr gut informiert. Und es gibt ja so viele Sachen, so viele Ereignisse und Prozesse, über die man berichten muss und über die man auch zu berichten versucht, dass das Hörerpublikum jetzt ganz überflutet ist mit sehr vielen Informationen. Sei das die ungarische nahe Vergangenheit, also historische Vergangenheit, nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu den heutigen Tagen. In diesen Sachen wurde auch vieles nicht geklärt bisher. Gleiche Sendezeit für alle, lautet die Devise auch beim staatlichen Fernsehen. Und als die Opposition am 23. Oktober dieses Jahres erstmals der Opfer des Volksaufstandes gedenken durfte, da war das erste Programm sage und schreibe 5 Stunden lang mit der Kamera dabei. 90 Minuten davon sogar live. Noch ein anderes kleines Beispiel mag Ungarns Weg in die Demokratie untermalen. Beim österreichischen Innenministerium hat man sich Psychologen ausgeliehen, die ungarischen Polizisten den richtigen Umgang mit freien und mündigen Bürgern beibringen sollen. Gábor Rosics Bild ging im Sommer um die Welt. Der jugendliche Pastor, Kandidat des Oppositionellen Forums, war nach 40-jähriger Durststrecke der erste frei gewählte Abgeordnete. Sein Urteil zur Lage heute. Wir können nur über eine politische Veränderung sprechen, weil ökonomisch geht alles schlecht und immer schlechter und das Leben ist immer schwerer und schwerer. Aber politisch, ich denke, dass Sie in Westdeutschland, Sie haben auch nicht mehr Freiheit als wir hier. Sie sind freier als wir, weil sie haben viel mehr Möglichkeiten, weil sie mehr Geld haben und leben besser. Aber also in einem politischen Sinne, wir sind ebenso frei als sie. Was Rosic meint, lässt sich so illustrieren. Ungarn drückt eine gewaltige Last an Auslandsschulden. Umgerechnet sind es momentan gut 34 Milliarden Mark. Oder weniger trocken so. Gleich um die Ecke von Budapests prachtvollem Einkaufsboulevard brät ein internationaler Konzern seine Hamburger. 60 Forint kostet eine Bulette, 2 Mark nach offiziellem Wechselkurs. Halb so viel wie hierzulande. Doch setzt man das theoretische Spiel fort und stellt eine Lohn-Preis-Relation her, dann würde der Hamburger bei uns 26 Mark kosten. Dennoch, Die Bude ist stets gerammelt voll. Parfum aus Frankreich, Schuhe aus der Bundesrepublik, Elektronik aus Fernostasien und Schweizer Schokolade offeriert Budapests Zentrum ebenso wie Cola oder Bier aus Österreich. Kreditkarten sind willkommen und viel Geld braucht es, wollen Ungarn hier einkaufen. Handgefertigte Schuhe vom ungarischen Schuster verschlingen mit 4.000 Forint ein halbes Monatsgehalt. Neben den Touristen kann sich nur eine verschwindend kleine Minderheit von Neureichen den Luxus leisten. Die Wirklichkeit für die Menge der Bevölkerung lässt sich beispielsweise an der Majakowski-Utka beobachten. Dort steht das größte und geheimnisvollste Haus Budapests. Ein Gebäude aus besseren Zeiten mit 6 Innenhöfen, in denen wie überall in der Stadt der Putz bröckelt. Handwerker sind hier untergekommen. In einer Zuschneidewerkstatt sind die verblassten Wände mit Pin-ups dekoriert. Gegenüber bei der Reinigung hängen Poster mit Pflanzen, Tieren und Landschaftsfotos. Farbtupfer in einer tristen Umwelt. Die Stiegenhäuser wirken, als ob gleich die Baupolizei kommen und die Treppe schließen müsste. Bei geschätzt 20% Inflation greift zunehmend Armut um sich, vor allem unter Rentnern. 1% der Erwerbsfähigen ist arbeitslos, erhält vom Staat ein kärgliches Almosen. Die Zahl wird rapide steigen, wenn Ungarn auch wirtschaftlich seinen westlichen Vorbildern nacheifert, prophezeien Experten. Für diesen Fall, so konstatiert ein in Ungarn tätiger deutscher Unternehmensberater, für diesen Fall besteht ein Muss, die vorhandene Arbeit neu zu organisieren und zu verteilen. Der Einfluss des Staates ist stufenweise abzubauen. Die Folgen aber sind einige hunderttausend Arbeitslose in den nächsten Jahren. Zusätzlicher Zündstoff für die Verwirklichung der politischen Reformen. Doch Ungarn hat keine Wahl, meint nicht nur Tamás Bakskai, einer der bedeutendsten Ökonomen des Landes. Wir haben uns geirrt, als wir dachten, dass eine Reform der Wirtschaft ohne eine Umwälzung der Eigentumsfrage zu den gewünschten Resultaten führen würde. Ohne Privatisierung geht es nicht. Ohne Privatisierung gibt es keine wirklichen Leistungsanreize. So steht Ungarn trotz aller politischen Erfolge vor einer wirtschaftlichen Misere sondergleichen. Ohne Hilfe des Westens wird es nicht gehen, sind sich Regierung und Opposition einig. Die Frage nach dem Wohin kann keiner schlüssig beantworten. Österreich und Finnland werden häufig als Vorbilder genannt. Dabei möchten die Menschen, so wie dieser Ingenieur, gerne mithelfen, um Träume zu realisieren. Materielle Hilfe fehlt. Sehen Sie, unsere Industrie ist nicht fähig, anderes zu produzieren, was sie produzieren. Unsere Produkte sind unterentwickelt, das können wir nicht im Westen verkaufen. Und als ein kommunistisches Land, unsere Produkte durch diese Diskriminierung können nicht auf westlicher Markt, für die harte Währung, auf die Markt kommen. Das ist einmal eins. Anders. Wenn wir jetzt sofort eine Hilfe bekommen könnten, vielleicht das könnte wieder anderswohin fließen und das sollte uns noch schlimmer sein. Also Hilfe brauchen wir. Wenn das Sie interessiert, ich könnte sagen, dass ich habe einen Traum und ich war fast so weit. PKW-Herstellung in Ungarn. Nur, wer riskiert so viel Millionen oder Milliarden, das ist kein billiges Spiel, wenn das irgendwie wirtschaftlich laufen sollte. Menschen bei allen Veranstaltungen die Nationalhymne anstimmen, dann wirkt das, als ob sie Kraft sammeln wollten für den Weg in die demokratische Zukunft Ungarns, die wirtschaftlich so ungewiss ist. Ungarn hat heuer eine Revolution erlebt, wenngleich nicht im lexikalischen Sinn. Vielleicht deshalb frisst diese Revolution nicht ihre Kinder, sondern ihre Väter. Bei den Parlamentswahlen im Frühjahr stehen die Zeichen der Meinungsumfragen auf Niederlage für die, denen Ungarn seine Wende verdankt. Soweit der Blickpunkt Ausland. Es ist 19.30 Uhr, Südwestfunk, zweites Programm. Sie hören jetzt die Sendung Kultur aktuell. Am Mikrofon ist Klaus Simon. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den vergangenen Wochen haben wir es häufiger erfahren. Die Geschichte ändert seit Jahrzehnten festgefügte Verhältnisse mit einer Eile, die Staunen macht. Der Bericht von gestern wird durch den heutigen fast schon widerlegt. Und damit bin ich schon bei unserem ersten Beitrag. Vorgestern hatten sich alle Theater Ostberlins zusammengetan, um auf der alten Brechtbühne am Schiffbauerdamm eine Text- und Szenencollage vorzuführen, die sich schlicht Erinnerung nennt. Erinnert werden sollte an Josef Vissarionowitsch Stalin, den brutalen Kondukator eines Weltreiches, das jetzt in sich zusammenstürzt. Erinnert werden sollte auch an die hagiografischen Huldigungen, mit denen das Bild dieses Menschen ins Unmenschliche, Gottgleiche stilisiert überhöht wurde. Und just am gleichen Abend, da diese Erinnerung schmerzlich wachgerufen wurde, versuchte der in den letzten Jahrzehnten grausamste der Stalin-Satrapen, Nikolai Ceausescu, rücksichtslos menschenopfernd seine Macht zu erhalten. Und vielleicht tut er es zu dieser Stunde noch. Die im Hause des Berliner Ensembles Versammelten bezogen natürlich die rumänischen Aktualitäten mit ein. Aber die hatten sich ins schier Unfassbare weiterentwickelt. Heinz Kersten wird Ihnen darüber berichten. Aber zuvor noch ein Blick auf die anderen Beiträge. Brechts Guter Mensch von Sichuan wurde in München neu eingerichtet. In Antwerpen gibt es zurzeit eine Ausstellung Tisch, Stuhl, Bett in der zeitgenössischen Plastik. Und im Frankfurter Portikus sind Werke von Ettore Spalletti zu sehen. Nun Heinz Kersten aus Ost-Berlin. In der Kassenhalle des Berliner Ensembles im traditionsreichen Haus am Ost-Berliner Schiffbauerdamm hing gestern ein Plakat, das einen muskulösen, nackten Oberkörper zeigte, männlich, darauf die Tätowierung eines Stalin-Bildes. Kommentar auf einem schrägen, roten Schriftband: Hab ich gesagt, Stalin ist tot, und darunter Heil Stalin. So eingestimmt erlebte man dann eine gemeinsame Veranstaltung aller Ostberliner Theater. Erinnern, das Recht auf Gedächtnis. Der Generalstabschef der rumänischen Armee hatte erklärt, der größte Teil des Landes sei unter Kontrolle. Eine Meldung, die aber im Widerspruch zu anderen Berichten steht. So berichtet TASS, dass auch Wohnhäuser der sowjetischen Handelsvertretung in Bukarest unter Beschuss geraten seien. Bewaffnete seien in das Haus eingedrungen und würden von dort aus schießen. In dem Gebäude sei Feuer ausgebrochen, das Leben von Sowjetbürgern, einschließlich Frauen und Kindern, ist in Gefahr. In dieser TASS-Erklärung heißt es dann weiter: Die Sowjetunion kann nicht gleichgültig gegenüber dem Schicksal der sowjetischen Bürger in Rumänien bleiben. Wie dies zu interpretieren ist, ist zurzeit noch unklar. Mittlerweile sind die Deputierten des Volkskongresses aus Moldawien in ihre Republik zurückgekehrt. In der unmittelbar an Rumänien grenzenden Region kam es in der Hauptstadt Chisinau zu Trauerkundgebungen. Zahlreiche Freiwillige haben sich gemeldet, um sich an den Kämpfen gegen die Ceausescu-Anhänger zu beteiligen. Heute Morgen hatten Berichte über die angebliche Zusage der Sowjetunion, den regulären Streitkräften Rumäniens Militärhilfe zu leisten, bereits für Verwirrung gesorgt. Sowohl die jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug als auch Reuters hatten dies gemeldet. Auf Nachfrage hin wies das Außenministerium hier in Moskau diese Gerüchte allerdings kategorisch und entschieden zurück. Als Zeichen des neuen Denkens war immer wieder die Politik der Nichteinmischung auch in die Angelegenheit der sozialistischen Bruderländer postuliert worden. Seit 1958 sind in Rumänien keine Streitkräfte des Warschauer Paktes stationiert. Rumänien hatte damals auf eigene Initiative hin sich innerhalb des Balkans als Zone des Friedens erklärt. Die Sowjetunion hatte dies propagandistisch unterstützt und alle Truppen abgezogen. Spätere Versuche, Rumänien stärker in den Warschauer Pakt einzubinden, scheiterten. So weigerte sich Ceausescu, Manöver des Paktes auf rumänischem Territorium zuzulassen. An der Niederschlagung des Prager Frühlings beteiligte sich Rumänien ebenfalls nicht. Budapest wurde am Abend bekannt gegeben, dass das von Außenminister Horn für morgen angekündigte Treffen des Warschauer Paktes nun doch nicht stattfinden werde. Begründet wurde dies im ungarischen Fernsehen mit der so wörtlich Stabilisierung der Lage in Rumänien. Zugleich hieß es, es hätten sich Informationen bestätigt, nach denen der gestürzte Staatschef Ceausescu und seine Frau Elena in einem Armeestützpunkt festgehalten würden. Im Gegensatz zu diesen Meldungen aus Budapest von heute Abend stehen Nachrichten über weiterhin heftige Kämpfe in der Hauptstadt Bukarest und in anderen Städten. Neue Kämpfe auch in Temeschwar, wo die Volkserhebung mit Demonstrationen begonnen hatte. Soldaten und Panzer der Armee beschießen Luftlandeverbände der Staatssicherheit Securitate, die dort nach sowjetischen Angaben vor wenigen Stunden von Hubschraubern abgesetzt worden sind. Sie sollen sich in der Oper und in einem Krankenhaus verschanzt und einen Arzt erschossen haben. In dem Hospital liegen Hunderte von Schwerverletzten, die medizinische Versorgung ist kritisch. Im Fernsehen wurden Eltern aufgerufen, ihre Kinder nicht auf die Straße zu lassen. Es seien bereits 12-Jährige mit Waffen gesehen worden. Die Schießereien in Temeschwar dauern zur Stunde an. In der Hauptstadt Bukarest ist die Zentrale des Fernsehens auch weiterhin das Hauptquartier der neuen Regierung. Die Moderatoren im Studio werden von Soldaten geschützt. Alle Nachrichten, die verlesen werden, überprüft das Militär im Land auf ihre Glaubwürdigkeit. Von der Bevölkerung auf der Straße erkannt und festgenommen wurde dieses Mitglied der berüchtigten Sicherheitspolizei Securitate. Der Mann in Zivil wurde in das Fernsehstudio geschleppt und der Öffentlichkeit vorgeführt. Allein in Bukarest sollen bei den Feuergefechten Hunderte ums Leben gekommen sein. Anhänger Ceausescus, vor allem seine Sicherheitspolizei, haben Gebäude besetzt und liefern sich noch immer einzelne Schießereien mit Soldaten und bewaffneten Zivilisten. Den Soldaten werden von der Bevölkerung Widerstandsnester gezeigt. Geschossen wird von Hausdächern, Balkonen und aus Kellern. Die Bevölkerung sucht in Hauseingängen Schutz vor den Heckenschützen. Ein französischer Fernsehjournalist wurde gestern Abend von einem Panzer zu Tode gequetscht. Er war erst wenige Stunden vorher in Bukarest eingetroffen. Zwei Ungarn wurden von Angehörigen der Sicherheitskräfte erschossen. Sie hatten versucht, auf eigene Faust Hilfssendungen nach Rumänien zu bringen. Brot für die Soldaten, vor allem die Studenten sind es, die Verpflegung und Medikamente bringen. Für die vielen tausend Schwerverwundeten gibt es auch in den Krankenhäusern kaum Hilfe. Es fehlt vor allem an Blutkonserven. Die Zahl der Verletzten ist riesig, wurde im rumänischen Fernsehen gesagt. Ärzte und Sanitäter wurden aufgefordert, bei der Versorgung zu helfen. Unser Korrespondent Eberhard Büssem ist seit gestern in Bukarest. Die Armee ist zwar völlig auf die Seite des Volkes übergelaufen, aber sie ist viel schlechter ausgerüstet als die Todes- und Folterschwadron des gestürzten Diktators. Jedes vom verhassten Geheimdienst besetzte Gebäude muss freigeschossen werden. Auf der Seite des Volkes steht auch die Miliz. Der Hass gegen Ceausescu vereint ein ganzes Volk. Wir jagen Ceausescu, die Erde kann ihn nicht mehr ertragen, sagt dieser Soldat. Panzer sind die stärksten Waffen der Armee, aber viele haben keine Munition oder kein Benzin. Bewaffnete Zivilisten kämpfen tapfer mit der Armee. Sie wurde in den letzten Tagen wirklich zu einer Volksarmee. Sie kämpfen wie die Fische im Wasser. Die Verwüstungen der schweren Auseinandersetzungen sind an vielen Stellen in Bukarest zu sehen. Erstaunlich ist für viele Beobachter der Wut der Bevölkerung. Sie strömen, und die meisten sind ja unbewaffnet, zu den Brennpunkten der Kämpfe und unterstützen die Soldaten unter Einsatz ihres Lebens. Ganz entscheidend ist die Rolle der Lkw-Fahrer. Sie errichten Barrikaden und übernehmen die Transporte. Aber der Blutzoll, den die rumänische Bevölkerung für die Beseitigung der Ceausescu-Diktatur leisten muss, ist hoch. Die Krankenwagen, meist Taxis, bringen ununterbrochen Tag und Nacht Verletzte in die großen Krankenhäuser. Auf mehrere hundert werden die Opfer der letzten 24 Stunden geschätzt. Aber auch viele Tote gibt es. Diese Frau hat gerade von dem Tod ihres Mannes erfahren. ...43 Tote liegen im Leichenschauhaus des Unfallkrankenhauses Stadtmitte. Die tödliche Ernte von 24 Stunden. 15 Krankenhäuser gibt es in der Stadt. Denkmal der Toten, denen man Geld und Essen für die Reise in das Jenseits gibt. Heute Mittag in Bukarest, nach einer Nacht und einem Vormittag heftiger Kämpfe. Es hat mindestens 200 Tote gegeben und mehrere hundert Verletzte. Die Securitate hat zwar den Kampf längst verloren, aber sie will noch so viel wie möglich mit sich in den Tod nehmen. Einen Situationsbericht aus der Stadt Arad überspielte uns am Abend unser Reporter Wolfgang Schnur. Letzte Nacht im Zentrum von Arad, 30 Kilometer vor Temeschwar. Nieder mit Ceausescu, friedliche Revolution, schreien sie. Und an anderer Stelle Freiheit, Freiheit. Doch nur eine Stunde später fallen hier Schüsse. Es gibt Tote. Im Krankenhaus von Arad werden die Toten geborgen, die Verletzten behandelt. Dieser ungarische Taxifahrer wollte Medikamente bringen. Seine Hilfe kostete ihm das Leben. Es fehlt überall an Medikamenten, vor allem an Antibiotika und an Sterilisationsmitteln. Hilfe aus dem Ausland ist jetzt lebenswichtig. Zunächst hatten alle hier geglaubt, die Schießerei zwischen dem Militär auf der Seite des Volkes und der Geheimpolizei Securitate sei vorbei. Doch Ceausescus Schergen morden weiter. Und die Menschen haben Angst. Vor dem Krankenhaus am Morgen danach. Wir sind alle verängstet, wir haben alle Angst. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir stehen hier und warten. Wir möchten fort von hier. Alle Deutschen, wir möchten fort von hier. Ich habe meine Mutter auch in Deutschland, in Karlsruhe. Die Verzweiflung ist allgegenwärtig, auch hier. Die Lebensmittel sind rationiert. 50 Gramm Butter pro Monat, ein halbes Kilo Mehl jeden dritten Monat, Fleisch dreimal pro Jahr, Milch nur zufällig. Diese Familie hat trotz der Not einen Weihnachtsbaum geschmückt, während im Fernsehen immer neue Schreckensmeldungen gesendet werden. Wir müssen kämpfen, denn die Freiheit ist auf unserer Seite, so heißt es. Eine unvorstellbare Kraft, die dem rumänischen Volk jetzt abverlangt wird. Plötzlich fallen wieder Schüsse. Das Militär jagt die Securitate. Aus diesem Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen haben die Terroristen wahllos auf Passanten geschossen. Die Grenze wurde heute Nacht in Richtung Rumänien wieder geschlossen. Für Hilfstrupps aus aller Welt gab es kein Durchkommen. Wir wollten heute Vormittag von Arad nach Temeschwar fahren. Doch in Temeschwar herrscht noch immer Krieg. Es soll heute Nacht mehrere tausend Tote gegeben haben. Die Hoffnung in der Bevölkerung auf besseres Leben ist gering, die Hoffnung auf baldige Freiheit jedoch groß. Nach den Berichten über die Kämpfe in Rumänien gibt es neue Informationen über Gräueltaten der gefürchteten Geheimpolizei. Darin wird bestätigt, dass es vor allem in Temeschwar ein furchtbares Massaker gegeben hat. So soll die Securitate auch 45 Kinder erschossen haben, die nach dem Besuch eines Puppentheaters auf dem Heimweg waren. Aus Temeschwar, Detlef Kleinert. Die Innenstadt von Temeschwar ist noch immer gesperrt. Von einer Brücke aus verfolgen zahlreiche Bürger aus sicherer Entfernung die Kämpfe zwischen Securitate auf der einen, Armee und Volk auf der anderen Seite. Man warnte uns davor, weiterzugehen. Wir tun es trotzdem und erreichen jenes Kinderkrankenhaus, das gestern Nacht heftig umkämpft war. Ein Augenzeuge berichtet, dass Securitate-Leute mit Fallschirmen abgesetzt wurden. 50 und 60 Hubschrauber mit speziell Leute großgezogen von ihm. Und das ihm heißt Ceausescu. Und wo er ist und das Ganze wissen wir nicht. Die tun schießen, von wo sie kennen. Überall in der Stadt, aber auch schon auf der Straße von der jugoslawischen Grenze her, haben Armee, Miliz und Bürger Fahrzeugkontrollen aufgebaut. Alle paar hundert Meter wird auch unser Fahrzeug durchsucht. Die Menschen hier fürchten ein Einsickern der Securitate und das Einschmuggeln von Waffen. Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung finden wir schließlich jenes Massengrab, in dem die Opfer vom Sonntag verscharrt worden sind. Die ersten Leichen sind bereits exhumiert worden. Man sieht Verletzungen, die nur Sadisten angerichtet haben können. Angehörige und Freunde der Toten stellen stumm vor Trauer und Wut Kerzen auf. Sind die Menschen gekommen mit kleinen Kindern, Mütter, also Familienleute. Und dann haben sie geschossen. Die Leute waren sehr tapfer, sie sind nicht weggelaufen. Es waren mehr wie 400 Tote. 25 Minuten haben sie mit bloßen Händen die Panzer gehalten. Auch sein Freund erzählt uns, dieser Mann mit tränenerstickter Stimme sei unter den Toten. Rund 7000 Menschen sind an diesem einen Tag ermordet worden. Die Securitate, so berichten uns die Menschen übereinstimmend, mordet blindwütig. Handelt auch hier in Temeschwar nach dem Grundsatz verbrannte Erde. Wegen der Ereignisse in Rumänien ist in Moskau ein Krisenstab gebildet worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS gefährden die Kämpfe in Bukarest das Leben dort wohnender sowjetischer Staatsbürger. Staats- und Parteichef Gorbatschow kündigte vor dem Kongress der Volksdeputierten Hilfe für das rumänische Volk an. Ministerpräsident Rischkow schloss jedoch militärische Unterstützung aus. In zahlreichen Ländern, auch in der Bundesrepublik, sind bereits Hilfsmaßnahmen für Rumänien angelaufen. Das Deutsche Rote Kreuz will vor allem Medikamente schicken. Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe und Arbeiter-Samariter-Bund haben Fahrzeugkonvois in Marsch gesetzt. Ungewiss ist aber, ob die Hilfssendungen über die rumänische Grenze kommen. Nach Angaben eines DRK-Sprechers kontrollieren Truppen, die offenbar noch zu Ceausescu halten, die Übergänge und lassen keine Fracht passieren. Die US-Luftwaffe bombardierte heute erneut die Außenbezirke der Hauptstadt Panama. Vor allem im Stadtteil San Miguelito sollen sich Noriega-treue Truppen aufhalten. Der Armeechef General Noriega ist weiterhin flüchtig. Bisher sind 24.000 US-Soldaten in Panama. Weitere 2.000 wurden jetzt zur Verstärkung eingeflogen. Chaotische Zustände herrschen zurzeit in der Hauptstadt. Es wird geplündert. Lebensmittel werden knapp. Viele Häuser sind zerstört. Seit Beginn der amerikanischen Intervention vor 4 Tagen sind mindestens 1.500 Menschen, zumeist Zivilisten, getötet worden. Viele Leichen liegen teilweise seit Tagen auf den Straßen. Ihr Abtransport wird von den amerikanischen Soldaten verhindert. Jetzt wird das Ausbrechen von Krankheitsepidemien befürchtet. Neue symbolische Grenzöffnung. Die Außenminister der Bundesrepublik und der Tschechoslowakei, Genscher und Dienstbier, durchschnitten heute den Stacheldraht an der deutsch-tschechoslowakischen Grenze bei Weidhaus. Die Minister hielten sich nicht an die Vereinbarung des Protokolls. Jiří Dienstbier, seit 14 Tagen Außenminister der CSSR, ging seinem bundesdeutschen Kollegen Hans-Dietrich Genscher zu Fuß entgegen. Treffpunkt, Grenzübergang Roswadow-Weidhaus. Genau 5 Wochen nach Beginn der humanen Revolution und dem Ende der kommunistischen Machtherrschaft in der Tschechoslowakei. 40 Jahre hat dieser Zaun Mitteleuropa geteilt, hat der Welt 2 ideologische Blöcke beschert. Der Abbau der Militäranlagen an der tschechoslowakischen Grenze zur Bundesrepublik bei Weidhaus in Bayern hat das letzte Relikt des Kalten Krieges im Herzen Europas beseitigt. Südwestfunk-Nachrichten. Bukarest. Die rumänische Armee hat laut Radio Bukarest alle strategisch wichtigen Punkte im Lande unter Kontrolle. Die provisorische Regierung ließ verlauten, die Armee bereite sich auf den Endschlag gegen die Anhänger des gestürzten Diktators Ceausescu vor. Über den Rundfunk wurde die Bevölkerung aufgerufen, den Soldaten bei der Aushebung der letzten Widerstandsnester von Ceausescus Geheimpolizei zu helfen. Trotzdem wird in Bukarest und anderen Städten noch gekämpft. In Bukarest sind nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS der Flughafen, das Verteidigungsministerium und das Rundfunkgebäude Brennpunkte der Kämpfe. Der TASS-Korrespondent bezeichnet die Geheimpolizisten als besonders grausame Terroristen. Moskau. Der sowjetische Präsident Gorbatschow erklärte heute Morgen vor dem Kongress der Volksdeputierten, Rumänien brauche keine Militärhilfe. Er vertraue der Aussage des rumänischen Generalstabschefs, dass die Armee die Lage in Rumänien kontrolliere. Die Sowjetunion werde Rumänien humanitäre Hilfe leisten und stehe in ständigem Kontakt mit der provisorischen Regierung. Unterdessen haben auch die Vereinigten Staaten die provisorische Regierung in Bukarest anerkannt. Panama-Stadt. Die USA haben weitere 2.000 Soldaten als Verstärkung nach Panama geschickt. Damit bestehen die amerikanischen Invasionstruppen aus 26.000 Mann, die das Land weitgehend unter ihrer Kontrolle haben. Keine Spur gibt es nach wie vor von General Noriega, den die amerikanischen Streitkräfte festnehmen sollten. Die US-Invasion hat nach Angaben von Ärzten in Panama mindestens 1.500 Tote und unzählige Verletzte gefordert. Panamas Vertreter bei den Vereinten Nationen sprachen sogar von mehr als 7.000 Todesopfern. New York. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist eine Stellungnahme zu den blutigen Vorgängen in Rumänien ebenso gescheitert wie eine Resolution gegen das amerikanische Eingreifen in Panama. Eine Erklärung zu den Ereignissen in Rumänien wurde von China verhindert. Eine Verurteilung der US-Invasion Panamas wurde mit einem Veto der USA, Großbritanniens und Frankreichs verhindert. China, Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion und die USA können mit ihrem Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen jede von ihnen nicht genehme Erklärung zu Fall bringen. Bonn. Tausende von Bürgern aus der Bundesrepublik und der DDR haben in der vergangenen Nacht die Wiederherstellung des freien Reiseverkehrs zwischen beiden deutschen Staaten gefeiert. In Ost-Berlin und in vielen kleineren Städten entlang der innerdeutschen Grenze herrschte Volksfeststimmung. Seit Mitternacht brauchen Bundesbürger für Reisen in die DDR kein Visum mehr und müssen auch kein Geld mehr zwangsweise umtauschen. Der Andrang von Bundesbürgern, die in die DDR reisen wollen, hielt sich zunächst in Grenzen. Ost-Berlin. Die Bürgerbewegung Neues Forum wird sich an den Neuwahlen zur DDR-Volkskammer im kommenden Mai beteiligen. Der Landessprecherrat des neuen Forums ist übereingekommen, in der Volkskammer dann eine eigene Fraktion zu bilden. Mitglieder anderer Parteien sollen nicht Abgeordnete des neuen Forums werden können. Das neue Forum soll offen für alle Bürger unterschiedlicher Weltanschauungen sein, die das gemeinsame Ziel einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft haben. Das neue Forum will sich auch an Wahlen in den Gemeinden und Bezirken beteiligen. New York. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat zum ersten Mal einen Mann des Jahrzehnts ernannt und den Titel an den sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow vergeben. Gorbatschow sei ausgewählt worden, weil er die Kraft sei hinter den bedeutendsten Ereignissen der 80er Jahre. Was Gorbatschow getan habe, werde mit großer Sicherheit die Zukunft gestalten, begründet Time die Ernennung zum Mann des Jahrzehnts. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes Schumacher teilte heute in Bonn mit, in der Umgebung der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland werde noch immer geschossen. Die Angehörigen der Mission und ihre Familien könnten das Gebäude nicht verlassen. Gegenwärtig halten sich dort 30 Personen auf. Die Bonner Botschaft liegt in unmittelbarer Nähe des rumänischen Fernsehsenders, in dem das Hauptquartier des Komitees zur nationalen Rettung untergebracht ist. Wie Schumacher weiter mitteilte, ist die erste Bundeswehrmaschine mit zwei Ärzten und medizinischen Hilfsgütern am Mittag sicher in Bukarest gelandet. Morgen sollen weitere Transporte stattfinden. Unklarheit besteht noch immer über die Zahl der Todesopfer in Rumänien. Der frühere Gesundheitsminister Ciobanu, der jetzt dem Komitee zur nationalen Rettung angehört, wies die Zahl von 70.000 Toten seit dem Ausbruch der Kämpfe am 17. Dezember als zu hoch zurück. Für Bukarest könne er 500 Tote und 2.000 Verletzte bestätigen. Nach Informationen aus Ungarn soll es aber allein in Temeschwar 7.000 Todesopfer gegeben haben. Weiter hieß es, in den Städten Arad und Hermannstadt werde noch immer gekämpft. Der Sprecher des Komitees zur nationalen Rettung, Iliescu, sprach in einem Interview der französischen Zeitung Le Monde erneut gegen eine ausländische Militärintervention aus. In Bonn wurde heute offiziell mitgeteilt, dass die Bundesregierung im Komitee zur nationalen Rettung den legitimen Vertreter des rumänischen Volkes sehe und zur Zusammenarbeit bereit sei. Papst Johannes Paul II. Hat seine Solidarität mit dem rumänischen Volk bekundet. In seiner traditionellen Weihnachtsbotschaft appellierte der Papst heute in Rom zugleich an alle Westeuropäer, den Menschen im Osten des Kontinents zu helfen. In einem Augenblick, da die Welt aus einem Albtraum erwache und offen für eine bessere Hoffnung sei, herrsche in Rumänien an diesem Weihnachtsfest Angst und Sorge. Anschließend erteilte Johannes Paul II. Den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Die bisherigen Regierungsparteien in Panama haben den bewaffneten Widerstand gegen die US-Truppen für beendet erklärt, nachdem der ehemalige Machthaber des Landes, General Noriega, den Kampf aufgegeben hat. Noriega flüchtete in die Vatikanische Botschaft in Panama-Stadt und bat dort um politisches Asyl. Der Vatikan erkennt ihn allerdings nicht als politischen Flüchtling an. Über den Status Noriegas will der Vatikan nach den Worten seines Pressesprechers Navarro Valls schnellstmöglich Verhandlungen mit den beteiligten Seiten und dabei in erster Linie mit der demokratischen Regierung Panamas aufnehmen. Skeptisch äußerte sich Navarro Valls über eine mögliche Auslieferung Noriegas an die USA. In jedem Fall werde der Vatikan die Zukunft des in den USA wegen Rauschgiftschmuggels gesuchten Noriega mit der Washingtoner Regierung besprechen. Unterdessen bestätigte der spanische Außenminister Ordóñez, Noriega habe seine Regierung um politisches Asyl ersucht. Die Entscheidung darüber, was mit Noriega geschehen solle, gehe allerdings die USA und den Vatikan an. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der Reiseverkehr in die DDR hat sich am Nachmittag erheblich verstärkt. Am nördlichsten Grenzübergang in Lübeck-Schlutup stauten sich die Personenwagen kilometerlang. Bis 14 Uhr wurden dort knapp 12.000 Bundesbürger registriert, die erstmals ohne Visum und Zwangsumtausch in die DDR reisen wollten. Ein ähnliches Bild zeigte sich an den Grenzübergängen Lauenburg, Duderstadt-Worbis, Matthierzoll-Hessen und Bad Harzburg-Stapelburg. Auch in Bayern verstärkte sich der Reiseverkehr in Richtung DDR. In Berlin gab es am Nachmittag besonders großen Andrang an den Übergängen Waltersdorfer Chaussee, Glienicker Brücke, wo es zu Wartezeiten von bis zu 40 Minuten kam. Reger Fußgängerverkehr herrschte an den Übergängen am Brandenburger Tor und Invalidenstraße. Die Polizei hatte die Westberliner Bürger aufgerufen, nicht mit dem Auto in den Ostteil der Stadt zu fahren, weil es dort kaum noch freie Parkplätze gäbe. Die Entwicklungen in der DDR nach Öffnung der Grenzen und die Lage in Rumänien nach dem Sturz des Diktators Ceausescu beherrschten auch heute die Weihnachtsansprachen führender Kirchenvertreter in beiden Teilen Deutschlands. Sowohl der evangelische als auch der katholische Bischof von Berlin würdigten in ihren Weihnachtspredigten die Befreiung der Menschen vom Machtmissbrauch in der DDR und Rumänien. In einem Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sagte der Vorsitzende des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland, der Westberliner Bischof Kruse, die Menschen erlebten mit großer Hoffnung, dass Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit stärker seien als der lebensfeindliche Anspruch totalitärer Machthaber. Der in Ostberlin residierende katholische Bischof Sterzinski zelebrierte heute in der Kreuzberger St. Johannes-Basilika ein Pontifikalamt. Dabei erklärte er, dieses Weihnachtsfest werde erstmals seit Jahrzehnten wieder frei von Druck gefeiert. Es müsse jedoch die Frage gestellt werden, ob die Wunden geheilt oder nur oberflächlich vernarbt seien. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Lehmann appellierte in seiner Predigt im Mainzer Dom an alle Gläubigen, diejenigen als Schwestern und Brüder aufzunehmen, die jetzt in der Bundesrepublik Zuflucht, Hilfe und Arbeit suchten. Der Thüringer Landesbischof Laich, der zugleich Vorsitzender des Evangelischen Kirchenbundes der DDR ist, rief in Christvespern im deutsch-deutschen Grenzgebiet zu Gewaltlosigkeit und Versöhnung auf. Im Ostberliner Schauspielhaus sind heute der amerikanische Dirigent Leonard Bernstein und ein international zusammengesetztes Orchester mit minutenlangen stehenden Ovationen für das zweite Konzert mit der 7. Sinfonie Ludwig van Beethovens geehrt worden. Bernstein hatte diese Konzerte, von denen das erste in der Nacht zum Heiligen Abend in der Westberliner Philharmonie stattfand, als Geschenk für die Berliner und als Freudenfest der menschlichen Freiheit bezeichnet. Es wurde von Fernsehen und Rundfunk der DDR und der ARD in 21 Länder übertragen. Wer keine Karten mehr bekommen hatte, konnte das Konzert vor dem Schauspielhaus auf einer Videowand miterleben. Anschließend erhielt Bernstein aus der Hand von DDR-Kulturminister Keller den Ordensstern der Völkerfreundschaft sowie die Berufungsurkunde zum Honorarprofessor an der Ostberliner Musikhochschule. Der südafrikanische Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Tutu hat in der Ostjerusalemer St. Georgskirche eine Weihnachtsmesse gelesen. In der Predigt ging Tutu auch auf das Schicksal der Palästinenser ein und erklärte, alle Herrscher, die nicht nach dem Gesetz Gottes regierten, würden besiegt. Mehr als eine Woche nach Beginn des Volksaufstandes in Rumänien wird vereinzelt immer noch gekämpft. Nachdem in der Hauptstadt Bukarest den ganzen Tag über weitgehend Ruhe herrschte, wurden am frühen Abend wieder Schießereien in der Umgebung des Verteidigungsministeriums gemeldet. Widerstandsnester halten sich offenbar auch noch in den westrumänischen Städten Arad und Temeschwar. In Bukarest wurden heute ungarische Meldungen zurückgewiesen, dass mehr als 70.000 Menschen bei den Kämpfen seit dem 17. Dezember ums Leben gekommen seien. Sicher seien es mehrere Tausend. Nach wie vor gibt es auch keine zuverlässigen Informationen über den Verbleib des gestürzten Diktators Ceausescu und seiner Familie. Im Rahmen der internationalen Hilfe für Rumänien ist heute auch eine Bundeswehrmaschine mit 25 Tonnen Hilfsgütern sicher in Bukarest gelandet. Jubelnde Menschen bestimmen die Innenstadt von Bukarest. Schüsse sind nicht mehr zu hören. Überall wird die wiedergewonnene Freiheit gefeiert. Viktoria, Sieg wird gerufen. Auf dem Platz vor der Universität haben Studenten eine Straßensperre eingerichtet. Noch immer wird nach Angehörigen der Securitate gesucht. Studenten der Akademie der Künste demonstrieren mit Karikaturen von Ceausescu. Mörder steht auf dem Plakat des früheren Herrschaftshaus. In der ganzen Stadt gedenken die Menschen mit Kerzen der Opfer der vergangenen Tage. An einem Weihnachtsbaum hängen Zeitungen, auch solche, die lange Zeit verboten waren. Unter dem Ceausescu-Regime war auch das Feiern des christlichen Weihnachtsfestes verboten. Mit Hubkonzerten wird auf diesem Platz des Sieges des Volkes gedacht. Hier standen früher die Ehrentribünen für die Führungselite bei den Paraden zum Staatsfeiertag. Vor dem Militärkrankenhaus gibt ein Soldat Informationen an Angehörige. Für viele zerschlägt sich die Hoffnung auf ein Lebenszeichen von ihren Verwandten. Dieser Mann sagt, auf diesem LKW lägen 25 Helden, die den Flughafen verteidigt hätten. Trauer und Freude bestimmen Bukarest in diesen Tagen. Die größte Zahl von Opfern, so viel ist sicher, gab es in der westrumänischen Stadt Temeschwar, wo der Aufstand gegen das Regime des Diktators Ceausescu begonnen hatte. Dort und in Arad kommt es immer noch und immer wieder zu einzelnen Gefechten. In der Innenstadt